Das zweite Mal. Beim Verlassen des Krankenhauses schaute Carlo auf die Uhr. Kurz vor 5. Er hatte nur noch wenig Zeit. Um 5:30 schloss das Ausländeramt und um 6 das Postamt und der kleine Copyshop, den er als Faxadresse angegeben hatte. Mein Gott, warum machte alles so früh zu in Deutschland? Sicher, viele Geschäfte hatten jetzt bis 8 offen, aber für ihn war auch das nicht sehr lange. In Bologna konnte man um 10 Uhr abends noch problemlos einkaufen. Alles fand hier viel früher statt. Die Schulen begannen schon um 8, auch die Seminare an der Uni und viele der Studentenjobs. Die Mittagspause war dann oft schon um 12 und das Abendessen um 6, 6:30. Das war anfangs einfach unglaublich für ihn gewesen. Und abends ging man viel früher in die Kneipe und kam meistens auch viel früher wieder nach Hause. Aber gut, wie hieß das Sprichwort? Andere Länder, andere Sitten. Heute ging es allerdings um etwas ganz anderes. Nicht um Abendessen oder Ausgehen. Heute ging es um einen Job. Eine Praktikumsstelle in einem Krankenhaus. Eigentlich war er nur nach Augsburg gekommen, um einen Sprachkurs an der Universität zu machen. Aber vor ein paar Tagen hatte er erfahren, dass man im Stadtkrankenhaus dringend einen AIP brauchte, einen Arzt im Praktikum. Keine komplette Stelle, nur eine Vertretung für 6 Monate. Genau das Richtige für ihn. Er hatte sein Medizinstudium in Bologna im Sommer beendet, aber dort noch keine Arbeit gefunden. Deshalb machte er jetzt diesen Sprachkurs, um die Zeit sinnvoll zu nützen. Als AIP bekam man nur wenig Geld, aber Berufserfahrung im Ausland konnte später sehr wichtig sein. Außerdem würde er sein Deutsch weiter verbessern. Und weil die Stelle sehr kurzfristig frei war, gab es vielleicht nicht so viele Bewerber und somit bessere Chancen für ihn.